andere und auch nicht für Geld. Ich mach nichts wie früher, spiel verkehrte Welt. Doch das ist genau richtig, weil es mir gefällt. Früher war das anders, ich wurde gelebt, hat kein Selbstvertrauen, dafür eine Menge Geld. Muss mich nicht mehr verbiegen, kann nur ich selber sein, wo anderen zu dienen, das kann's ja wohl nicht sein. Ich sage, was ich meine und meine, was ich sag. Bleib stets an meiner Seite, versuch's den ganzen Tag. Selbst.